Das Krähennest. Transparenz für die Ohren. Ja, hallo. Ich bin der Dummfilm. Das ist die Solzkin. Wir machen die Wahlkampfkoordination zusammen mit dem Andreas Mertens, der heute nicht da ist. Und ja, wir erzählen euch heute mal ein bisschen was dazu. Er ist übermotiviert. Er macht das noch, bevor ich anmoderiert habe. Danke und schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Stell dich doch auch noch mal ganz kurz vor. Ich bin die Christina, auch unterwegs als Holzkin im Netz zumeist. Und ja, wir machen das gemeinsam mit dem Andreas. Seit dem Mitte April machen wir die Wahlkampfkoordination, haben uns da intern auch ein bisschen aufgeteilt und können das auch gerne gleich vorstellen. Inwiefern? Ja, genau, aufgeteilt. Wer ist denn Ansprechpartner, wofür, wenn ich irgendwas von euch möchte? Ja, Plakate, Werbemittel machen wir zwei zusammen. Aktionen mache im Wesentlichen ich. Schulungen ich und Andreas. Andreas macht noch Dokumentation. Was machst du noch? Ich mache primär auch die Kandidatenbetreuung, also Kalenderverwaltung und jetzt auch die Pressearbeit zusammen mit Sasa Raber und sind wir auch die Presseansprechpartner. Dann die Wahlprüfsteine gilt es natürlich zu beantworten. Das ist auch ein sehr wichtiger Teil. Da brauchen wir auch noch viel Hilfe bei der Bearbeitung und auch vor allem beim Lektorat. Freuen wir uns, wenn sich da noch Leute finden, die da mitmachen. Dann machen wir ja Plakate, Werbemittel, hat er eben schon gesagt. Da gab es auch die Plakate-Umfrage, die habe ich gemacht. Wann gibt es denn Werbemittel? Werbemittel, ja. Die Bestellungen sind, meine ich, raus. So, oder es ist gestern in der Landesvorstandssitzung ist ja nochmal über ein Paket gesprochen worden. Sie kommen. Ein Teil ist ja schon da auch. Also Kompass, Flaschenpost, paar Flyer. Es werden dann natürlich noch Streumittel kommen. Einkaufschips, Aufkleber sind schon bestellt. Auf jeden Fall Flyer, weitere wird es noch geben, Themenflyer, wobei die auf Bundesebene ja noch nicht ganz fertig sind. So, da wird ja noch fleißig dran gearbeitet. Es wird auch einen weiteren Flyer noch geben, 100 gute Gründe, die Piraten zu wählen. Da bin ich auch so ein bisschen bin ich beteiligt und sehe so, was da so passiert. Habe das so ein bisschen im Blick. Der wird wohl jetzt in den kommenden Tagen fertiggestellt werden und dann sicher auch bald in Druck gehen. Stehen die 100 Gründe schon? Die stehen weitestgehend, es stehen sogar mehr als 100 Gründe. Die sind im Moment noch so ein bisschen dabei, das ein bisschen einzudampfen, um zu gucken, ob es irgendwo so ein bisschen Redundanzen gibt und um die dann auch rauszustreichen. Aber das sieht schon sehr voll aus und ist natürlich nach Themen auch gegliedert, nach unseren einzelnen. Ja. Weil wir haben noch 100 Tage und wenn man 100 Gründe hat, könnte man ja jeden Tag rein twittern, oder? Tja, mach das mal. Nee, keine Ahnung. Das ist eine coole, sehr schöne Idee auf jeden Fall. Und ich gebe das gerne mal an die Hauptverantwortlichen in dieser Sache weiter. Prinzipiell, wenn ihr irgendwelche Ideen habt, was man machen könnte, oder wenn ihr selber Bock und Zeit habt, mitzumachen, bitte meldet euch, wir brauchen euch. Das geht leider gerade so ein bisschen unter. Wir haben zu wenig Leute. Wie kommt's? Ja, gute Frage. Habt ihr schlechtes Essen? Ist die Bertie bäh? Seid ihr da nur noch am Rumstänkern? Oder ist es einfach nur, weil keiner Bescheid weiß? Ich denke, dass wir mussten ja die Arbeitsfähigkeit in der Bertie erstmal wirklich herstellen. Also jetzt ist aber auch alles da. Jetzt haben wir die Telefone endlich da, die Rechner sind da. Das heißt, jetzt können die Leute auch gezielt gerne da auch kommen. Und wir haben auch Arbeiten, die wir sowohl von zu Hause aus vergeben können, als auch vor Ort vergeben können. Und jetzt, die Arbeitsfähigkeit ist jetzt gewährleistet in der Bertie und die Leute können gerne kommen. Wir werden aber die Tage auch nochmal Mails rumverschicken, gezielt, wo einzelne Leute was machen können. Dann planen wir auch nächste Woche ist ja das Sommerfest am 21.06. Da werden wir auch nochmal was vorstellen so ein bisschen und werden da auf jeden Fall auch nochmal sagen, weil wir da ja ganz viele Leute vor Ort haben und wie wir Bertie dann auch sehen und dann werden wir nochmal sagen, wo wir gezielt auch Hilfe brauchen und die Leute da auch motivieren und hoffen, dass ganz, ganz viele mitmachen. Eins würde ich jetzt dann ganz gerne noch ansprechen, und zwar Aktionen, die in den Kreisen laufen. Die Isabel war so nett und hat schon mal ein bisschen rumtelefoniert. Wir brauchen die Infos für euch, was vor Ort ist, weil von selber kommen die Infos nicht zu uns und wir müssen das ja irgendwie dann ein bisschen koordinieren. Dafür brauchen wir das. Da haben wir jetzt eine neue E-Mail eingerichtet, aktionen@piratenpartei-nrw.de. Darüber läuft das ganz gut. Vor allen Dingen halt nicht so ein normaler Infostand, sondern irgendwas, was Leute interessieren könnte, die vielleicht nicht selber aus dem Kreis kommen oder was man in anderen Kreisen vielleicht auch machen könnte. Wenn ihr sowas habt, bitte sagt uns Bescheid, dann sagen wir den anderen Kreisen wieder Bescheid. Genau, damit auch Leute von außen außerhalb der Aktion kommen können, wenn es was Größeres ist. Ich weiß, aktuell in Paderborn ist nämlich Water Makes Money im 185 Kinosaal. In Bochum wird kurz vor der Wahl noch die Umverteilen-Demo sein. Das ist, was mir gerade spontan einfällt. Und damit das gebündelt ist, an euch die Information. Genau. Dafür diese E-Mail-Adresse wollen wir auch demnächst nochmal rausschicken über die NRW-Info. Das ist halt ganz frisch. Jo. Ich kann zu der Kandidatenbetreuung auch noch was sagen. Die Direktkandidaten haben alle 8 Tage, gibt es da ein Mumble. Zu dem Mumble kommen auch immer, werden Listenkandidaten auch eingeladen, die erzählen dann ein bisschen was zu den Themen. Jens Seitenbusch war zum Beispiel da, hat was zum Thema Netzneutralität erzählt. Also wer da so ein bisschen dieses Diskutieren auch über dieses Thema lernen möchte, die Direktkandidaten, das geht vor allem an euch, ne, geht bitte in diese Sprechstunde rein, die war bisher noch nicht so gut besucht. Und da könnt ihr vor allem auch mit anderen Direktkandidaten euch austauschen. Was macht so, ne, dass man einmal sagt, okay, hier im Nebenkreis mache ich nächste Woche die Podiumsdiskussion, dann kann ein anderer mal mitgehen und sich das schon mal angucken. Oder man kann sagen, es war auch so die Frage, so okay, was, es gibt Direktkandidaten, da läuft das schon sehr gut. Und es gibt andere, die wissen irgendwie nicht so ganz, was sie jetzt irgendwie wie machen können. Aber genau diese Sprechstunde ist ein super Ort, wo ihr euch auch untereinander austauschen könnt und wirklich Infos austauschen, wie macht ihr das mit den Aktionen, was kann ich gezielt machen, zum Beispiel auch mal ja, da war beim Migrantenverein oder Heim vielleicht auch mal vorbeigehen, da gezielt die Leute auch ansprechen, einfach auch mal aktiv werden, aber tauscht euch da auch untereinander ganz viel aus. So. Jetzt ist es ja so, um ein anderes Thema aufzugreifen, was gerade aktuell ist. 3 Monate vorher kann in manchen Gemeinden schon plakatiert werden. 3 Monate sind ungefähr 90 Tage, wie gesagt, Tag 100, das heißt, es ist nicht mehr viel Zeit. Wann kommen die Plakate? Ja, wann kommen die Plakate? Die sind bestellt. Die kommen in den nächsten Wochen an. Die sind bestellt, oder? Ja, die Plakate sind bestellt. Das läuft ja über den P-Shop. Da weiß, also ich hoffe, dass die Plakate bald kommen. Also bestellt sind sie. Wir haben das ja auch im Blick. Ab 22.06. darf plakatiert werden. Wobei dazu auch jetzt nicht für alle jetzt hier am 22.06. plakatieren. Wir haben ja, deswegen holen wir im Moment noch immer die Genehmigungen ein. Das wird hoffentlich bald abgeschlossen sein, weil diese Range ja schon so ist, dass man von 3 Monaten vorher bis 6 Wochen vor der Wahl, manche dürfen auch erst 6 Wochen vor der Wahl plakatieren. Aber da gegebenenfalls nochmal den eigenen Kreisverantwortlichen ansprechen, ab wann das da dann auch losgehen darf. Übrigens hatten wir dazu ja auch einen Aufruf mit den Genehmigungen, dass man uns da helfen kann. Bitte benutzt auf jeden Fall dieses Tool, was wir auf der Berti-Wiki-Seite haben dafür. Genau. Ja, mal ganz kurz zwischendurch. Die Melanie möchte noch irgendwas. Möchtest du den Zuhörern, weil die hätte ich jetzt ja nicht kurz noch was sagen. Eigentlich wollte ich mich von euch verabschieden. Tschüss, Melanie. Tschüss. Gut, wir machen jetzt hier weiter. Plakate kommen also. Sind die zentral, dezentral Lager schon eingerichtet? Wisst ihr, könnt ihr aus dem Kopf sagen, wo die sind, damit die Leute sich ungefähr schon mal orientieren können, wo sie sich dann hinwenden müssen? Also es ist so, dass es wird 8 oder 9 Lager geben. Wir haben das schon so gemacht, dass die Lager natürlich innerhalb NRWs verteilt sind. Da ist zum Beispiel natürlich bei der Berti wird ein Lager sein in Düsseldorf, es wird in Bochum ein Lager sein, es wird in Münster ein Lager sein. Das ist auch auf der Berti-Seite unter dem auf der Unterseite Plakate Werbemittel habt ihr eine schöne Zeichnung, die koloriert ist. Da könnt ihr genau sehen, alle Kreise, welches Lager euch jeweils bedient. Wenn man Karte lesen kann, muss man dazu sagen. Aber das sollte nicht das Problem sein unter Piraten. Ja, also das denke ich, wir kriegen die Mitglieder schon hin. Ganz zur Not, die haben eine Telefonnummer für die Berti. Ich finde die noch aus, ich link die euch. Ich kann die sagen. Oh, noch geiler. Kannst du die auswendig holen? 0211 1998 90. Also wenn ihr keine Karten, das sieht nicht so aus, als ob du dir sicher bist. Zu 85%. Ich schaue nochmal nach und blende sie ein. Seite. Also wenn ihr die Karte nicht lesen könnt, könnt ihr anrufen und nachfragen, wer für euch zuständig ist. Ich meine aber sogar, dass es ist tatsächlich eine Legende, glaube ich, bei der Karte auch bei auf der Wiki-Seite. Welcher Kreis wohin gehört. Und es ist eigentlich auch so farblich einmarkiert, dass man schon zumindest, man findet sich ja selber doch noch seinen Ort wahrscheinlich auf der Karte und dann guckt man, das ist, glaube ich, eindeutig erkennbar. Gut, ihr hattet gesagt, Singing and Dancing Grillparty nächstes Wochenende. Freitag. Ja, ist ja heute in einer Woche. Nächste Woche passiert noch mehr. Erzähle. Ja, wir haben am Samstag in Düsseldorf eine Demo zu Prism. Und am Mittwoch haben wir dazu einen Flashmob, um die Demo zu bewerben. Dafür brauchen wir auch noch ein paar Leute, so circa 20. Also bitte meldet euch, weil das ist unter der Woche, da kommen vielleicht nicht so viele sonst oder können nicht so viele. Mittwoch, wann, wo und wie viel Uhr, wer soll kommen? 16.30 Uhr, Hauptbahnhof Düsseldorf. Cool wäre es, wenn ihr schwarze Anzüge habt. Demo am Samstag, wann, wo, wie viel Uhr? 13 Uhr oder 13.30 Uhr. Ausgangspunkt ist auch der Hauptbahnhof Düsseldorf und wir ziehen rüber zum amerikanischen Generalkonsulat. Du siehst ein bisschen überrascht aus gerade. Nein, Aktion ist ja auch, Thomas ist der Experte für die Aktion. Vielleicht zum Sommerfest, das war ja auch die initiale Frage. Das Sommerfest wird um 14 Uhr losgehen. Da habt ihr bis 17 Uhr habt ihr die Zeit, euch die Berti mal so ein bisschen anzugucken, wer da Interesse hat und auch vor Ort sich die Gegebenheiten angucken möchte, wo er dann vielleicht auch zukünftig ein bisschen arbeiten kann und mitmachen kann. Wir brauchen Hilfe. Und ansonsten werden wir ab 17 Uhr werden wir grillen und da kommt auf jeden Fall heute komme ich dazu. Ich schreibe euch heute nochmal eine Mail dazu, weil wir euch auch bitten, da vielleicht noch ein bisschen was fürs Buffet mitzubringen jeweils. Aber ja, und es wird so ungefähr gehen bis 22 Uhr und dann, also bis dahin dürfen wir Musik machen, auch laut, und es wird ein DJ da sein. Wir hoffen, wir kriegen das noch hin mit der Karaoke, dass auch die Kandidaten vielleicht noch mal ein bisschen singen können oder so, bevor sie uns sie können sich selber in den Bundestag singen. Ja. Wird es einen Stream geben? Es ist auf jeden Fall, sind Leute mit einer Kamera vor Ort, Stream, müsste ich nochmal mit dem Ansgar sprechen, der ist da ja unser Fachmann für. Fotos haben wir auch zwei Leute, die ganz viele Fotos machen. Wir haben da auch noch so eine kleine Videoaktion generell geplant. Es wird ja auch bald einen YouTube-Channel für die Berti geben und auch da wird es so zwei Rubriken geben. Zum einen könnt ihr da auch selber gerne Videos dann machen, die wir da auch gerne hochladen, aber dazu auch in den nächsten Tagen mehr. Da möchte ich aus meiner Sicht anmerken, dass wir uns mit den Videoleuten mal zusammengesetzt haben und eigentlich gesagt haben, wir wollen nur noch einen Kanal haben, damit alles gebündelt ist. Sollten wir uns auf jeden Fall nochmal absprechen. Sehr gerne. Und du bist natürlich, Herz, bist du auch dabei am Freitag mit deiner Kamera? Ich bin am Freitag auf der Lorelei und werde mir so die Kante geben und werde mal drei Tage sagen, Piraten LMAA Party. Muss auch mal sein, ja, auf jeden Fall. Klar, um dann in den Endspurt zu gehen. Manchmal. Ja. Alles klar, ich habe jetzt ein paar Dinge gefragt. Gibt es irgendwas, was ihr noch loswerden wolltet oder wollt, was ich jetzt nicht erfragt habe, weil ich es nicht auf dem Schirm habe, dann haut es raus in den Äther. Ich habe noch eine Anmerkung vielleicht generell, wenn ihr Fragen habt, so egal was, wir machen auch freitags immer um 19 Uhr eine Sprechstunde in Mumble. Da ist immer einer von uns Koordinatoren anwesend und steht euch Rede und Antwort. Und wenn der Koordinator das selber, weil er nicht der Fachexperte in diesem Bereich ist, das nicht beantworten kann, dann gibt es auch ein Pad, wo ihr Fragen reinschreiben könnt. Ihr könnt natürlich auch immer an Berti@ alle Fragen schicken, die ihr so habt und was euch beschäftigt. Jo. Ja, ich habe versucht, was ich so auf dem Herzen hatte, zwischendurch schon loszuwerden. Ansonsten, was die Solsten sagt. Alles klar. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Vielen Dank, dass ihr heute dieses Pressefrühstück organisiert habt. Und dann wünsche ich euch sehr, sehr stressreiche 100 Tage, auf dass wir dann hinterher 10% oder sowas haben. Bestimmt, ja. Mindestens. Ja. Alles klar. Dir. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @krähennest mit AE.